Schritt A, A1. Ich wollte Abitur machen, als ich so alt war wie du. Ich wollte studieren, aber ich durfte nicht. Ich musste raus und Geld verdienen. Und du? Bei mir ist es genau andersherum. Ich will nicht studieren, aber ich muss anscheinend.